Herr Meier, ich habe hier Ihren Flyer vor mir. Darauf werben Sie: E-Mail-Flut beherrschen, professionell kommunizieren, und vor allem weisen Sie hin, kein EDV-Seminar. Also wozu brauche ich denn ein spezielles Seminar für E-Mail-Bearbeitung? Das kann doch eigentlich jeder. Ja, so ist die langläufige Meinung, und die meisten denken da sofort auch an Technik, an Programme etc. Doch nach meiner Beobachtung liegen die echten Probleme im Tagesgeschäft ganz woanders. Die Leute haben Schwierigkeiten, sich richtig zu organisieren, sich zu strukturieren, die richtige Methodik zu entwickeln im Umgang mit E-Mails, aber was auch ganz wichtig ist, natürlich in diesem Zusammenhang das Kommunikationsverhalten in zweierlei Hinsicht: einmal positive Außenwirkung, aber auch, wie kommuniziere ich, ohne selber neue E-Mail-Flut zu erzeugen. Denn viele beklagen sich regelmäßig über das, was über sie so täglich hereinbricht, vergessen dabei aber, dass sie häufig nicht nur Opfer, sondern auch Täter sind. Das heißt, wir machen meistens auch irgendwie mit in diesem ganzen Spiel. Und da fehlt uns das, was ich nenne, diese Medienkompetenz. Also wie gehe ich mit diesem Medium, völlig jenseits der Frage, welche Knöpfchen habe ich zu drücken, in welchen Programmen auch immer, wie gehe ich mit diesem Medium richtig um? Was sind denn da die Hauptfehler, die gemacht werden? Ja, die Hauptfehler sind eigentlich, wenn ich mir die Rolle des Empfängers anschaue, dass die Leute zum einen keine klaren Strukturen haben, wohin sie E-Mails ablegen können, und sie dann teilweise im Posteingang belassen, Hunderte, viele Hunderte teilweise bei Nutzern. Dann, was auch so ein klassischer Fehler ist, dass die Leute keinen richtigen Posteingang machen. Posteingang ist ein Prozess, der hat einen klaren Anfang, klares Ende. Dazwischen gibt es Prozessschritte. Was heißt das? Also Posteingang ist doch jetzt erstmal das, wo meine Post reinkommt, wo ich sehe, neue Mail. Richtig, so. Und dann gibt es viele Leute, die machen dann spontan diese Mail auf, schauen mal rein, lesen quer drüber. Und wenn es nicht gleich sich erschließt oder nicht gleich zu einer Handlung, aufgefordert werden, machen sie erstmal wieder zu und lassen die im Posteingang stehen. Das machen die teilweise 3, 4, 5, 8, 10 Mal am Tag. Dann haben sie schon 10 Mails im Posteingang, wo sie keine klare Entscheidung getroffen haben. Und wenn sie das eine Woche lang tun, dann haben sie 50 Mails. Das wird so eine diffuse Masse, die auch zu einer enormen Belastung werden kann, weil sie im Grunde genommen schon beim Posteingang den Fehler gemacht haben, dass sie nicht klar verblieben sind mit jeder E-Mail, die sie geöffnet haben. Wie haben denn überhaupt E-Mails das Geschäftsleben verändert? Denn es ist ja eigentlich eine neue Form der Kommunikation gewesen, als die eingeführt wurden, so eine Mischung, sowas Halbformelles. Also es ist nicht so formell wie ein geschriebener und verschickter Brief, aber auch ein bisschen verbindlicher als ein Telefongespräch zum Beispiel. Ja, das ist so eine Frage mit der Formalität. Also grundsätzlich sollte man mal aus dem Medium E-Mail kein Absinken der Formalitätsgrenze ableiten, weil man sollte E-Mails im Grunde genommen, insbesondere wenn ich extern kommuniziere, genauso formulieren wie jeden anderen Brief auch. Also es ist ein Fehler, der häufig gemacht wird, und ich erlebe es durchaus, dass mich auch Leute in Seminaren ansprechen, die sagen: Sagen Sie mal, muss ich mir das zum Beispiel gefallen lassen, dass mich völlig fremde Menschen mit Hallo ansprechen? Wissen Sie, Hallo hat sich bei der E-Mail-Kommunikation so eingeschlichen, aber es gibt genügend Leute, denen geht das richtig die Hutschnur hoch. Die sagen: Wer ist das? Warum spricht er mich mit Hallo an? Also wir hier können wir beobachten, dass auch häufig der Fehler eben gemacht wird, dass man meint, nur weil es per E-Mail ist, könnte ich das alles ein bisschen lockerer machen. Wozu E-Mails ja auch geführt haben, ist, dass alles etwas schneller geht. Also man schickt schneller mal was ab und hat natürlich umgekehrt auch die Erwartung, dass die Reaktion schneller kommt, oder? Das ist richtig. Die Erwartungshaltung ist relativ hoch. Nur da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir uns, von diesem Medium nicht zu sehr antreiben lassen. Es gibt ja viele Leute, die haben zum Beispiel, und das ist so ein klassischer Fehler, eine optische oder akustische Signalisierung bei ihrem E-Mail-Programm eingeschaltet. Das heißt, jede E-Mail, die reinkommt, macht ein Ding-Dong. Und ich kenne kaum jemanden, der, wenn er an was arbeitet, nicht mal eben guckt, was da gekommen ist. So, das heißt, das ist ein ständiges Unterbrechen, ein ständiges Ablenken. Und es gibt durchaus Untersuchungen aus Großbritannien, wo man festgestellt hat, dass Menschen, die unter solchen Umständen arbeiten, dass es bei denen zu einem temporären Abfall des IQs von bis zu 20% kommt. Um Gottes Willen. Das ist eine absolute Katastrophe für uns, Brainworker, für die, die wir im Büro arbeiten. Also wir wollen mit diesem Medium im Grunde genommen die Produktivität steigern und werden unter Umständen, wenn wir nicht aufpassen, schlechter unterm Strich. Und das darf nicht sein, weil viele Leute der irrigen Annahme sind, nur dadurch, dass sie schneller geworden sind, sind sie auch produktiver. Geschwindigkeit an sich alleine ist ja noch kein Gewinn. Wir müssen ja auch immer uns wieder fragen, womit beschäftigen wir uns? Ist es wirklich wichtig? Und vor allen Dingen, ist es wichtig zum jetzigen Zeitpunkt? Aber machen nicht trotzdem E-Mails die Kommunikation effizienter, einfach dadurch, dass ich mit relativ wenig Aufwand viele Leute zum Beispiel in einen Verteiler reinnehmen kann, wo ich früher eben alles nochmal ganz oft ausdrucken musste, in Papierumschlag stecken musste und dann verteilen musste, was ich dann im Zweifel gelassen habe. Ja, das ist richtig. Nur damit entstehen ja auch wieder Probleme. Man macht sich ja viel weniger Gedanken, braucht jemand eine Information wirklich, sondern man sagt, ach, ich schicke die einfach mal raus. Es ist ja kein Aufwand, dann sollen es doch die anderen löschen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum diese Informationsflut so zunimmt. Es gibt ja Menschen in Firmen, die haben einen Verteiler, egal für welches Anliegen und für welche Situation. Sie bedienen immer die gleiche Gruppe und sagen sich, dann sollen es die anderen eben löschen. Wie groß ist denn die Gefahr, durch E-Mails Missverständnisse zu erzeugen? Denn das ist ja auch etwas, worüber viel geklagt wird, dass man in E-Mails den Ton nicht rauslesen kann, der vielleicht im Telefongespräch dann doch entsteht. Dass man dort hört, was ist wirklich ernst gemeint, was ist ärgerlich gemeint und dass man da einfach viel Falsches in E-Mails reininterpretiert. Ich denke, dass die Gefahr relativ groß ist, insbesondere auch deswegen, weil wenn eine E-Mail reinkommt, man kann ja unwahrscheinlich schnell auch auf die Antworttaste drücken und wieder zurücksenden dem anderen. Und das geschieht häufig in so einem Zustand momentaner Erregung auch. Das heißt, da ist auch die Gefahr sehr groß, dass man nicht nur ein Missverständnis erzeugt, sondern dass man sich auch in einer Form vielleicht mal äußert, im Zustand der Erregung, was man dann nach 2-3 Stunden vielleicht anders sieht, was man vielleicht sogar bereut. Also die Gefahr ist relativ groß. Auch das wieder ein Grund, dieses Medium, insbesondere im Business, nicht zum Chatten zu nehmen, sondern wirklich so zu arbeiten, dass man sagt, ich habe mir hier klare Zeiten vorgenommen, ich mache am Tag 3, 4, 5 Mal Posteingang, den entsprechend strukturiert, methodisch richtig und dann arbeite ich meine Post ab und nicht immer so situativ auf jede E-Mail zu reagieren, wie sie gerade reinkommt.